Kleine Fabel. Ach, sagt die Maus. Die Welt wird enger mit jedem Tag. Erst war sie so breit, da hatte ich Angst und lief weiter. Dann sah ich links und rechts Mauern in der Ferne und war glücklich. Aber die Mauern kommen so schnell immer näher. Und jetzt bin ich schon im letzten Zimmer. Dort in der Ecke steht die Falle, in die ich laufe. Du brauchst nur in die andere Richtung zu laufen, sagt die Katze und frisst sie.